schenk mir einen Lacher. Schon die erste Erregung seitens Maschinen an Wirkung führt sogleich zur Schwangerschaft und Gebar eine Büroklammer. Wie konnte sie als praktizierende Sekretärin bestens gebrauchen? Als der Locher nirgends mehr zu finden war, sagte sie, liebe Maschine, erreg mich noch ein zweites Mal. Oh, große Maschine, schenk mir einen Locher.